Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim at-tasliman kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben letztes Mal, liebe Geschwister, uns Einführung gemacht über die verschiedenen Scheinbeweise, die manche Menschen schwachen Glaubens anbringen, um das Zinsverbot zu hintergehen, das Riba-Verbot zu hintergehen, das im Koran al-Karim und das von des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur verboten worden ist, sondern dass die Riba nicht nur verboten worden ist, sondern auch als große Sünden bezeichnet worden ist. Und die Frage, die sich jetzt heute stellt, inshallah ta'ala, ist, bei welchen Arten von Waren bzw. bei welchen Arten von Wertsachen kann es zu Riba kommen? Und wir versuchen ab jetzt den arabischen Begriff Riba immer zu verwenden, weil man unter dem deutschen Begriff Zins bestimmte Sachen versteht, die man nicht immer unter dem Begriff Riba auch verstehen kann. Und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass es zwei Arten von Riba gibt. Es gibt einmal den Nasi'a-Riba und einmal den Fadl-Riba. Und man versteht diese beiden, wenn man im Deutschen von Zins spricht, versteht man eigentlich immer entweder den Fadl-Riba oder den Fadl-Riba in Kombination mit dem Nasi'a-Riba. Die Frage, bei welchen Arten von Wertsachen kann es zu Riba kommen? Grundlage dafür ist ein wichtiger Hadith von Ubadah ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, den möchten wir uns im Laufe des Unterrichts natürlich genauer anschauen. Er besagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wie er den Verkauf von Gold für Geld, wie er den Verkauf von Gold für Gold Verbot. Ich lese erstmal den arabischen Wortlaut vor. Inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yanha an bay' al-dhahab bil-dhahab wal-fiddati bil-fidda wal-burr bil-burr wal-sha'ir bil-sha'ir wal-tamr bil-tamr wal-milh bil-milh illa sawa'an bi-sawa' 'aynan bi-'ayn faman zada aw izdad faqad arba. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wie er den Verkauf von Gold für Gold verbot, Silber für Silber, Weizen für Weizen, Gerste für Gerste, Datteln für Datteln, Salz für Salz, außer in gleicher Menge eine konkrete Sache für eine andere. Wer mehr gibt oder verlangt, hat mit Zinsen gehandelt. Daraufhin haben die Leute das, was sie genommen haben, hatten zurückgegeben. Das ist einer der fundamentalen Hadithe in Bezug auf die Riba und die Sorten von Riba und die Regeln. Dieser Hadith beinhaltet quasi fast alle Regeln in Bezug auf Riba. In einer anderen Überlieferung sagte Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, und das natürlich ist auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen. Er sagte: "Al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr wash-sha'iru bil-sha'ir wat-tamru bil-tamr wal-milhu bil-milh mithlan bi-mithl sawa'an bi-sawa' yadan bi-yad fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi-yad." Gold für Gold, Silber für Silber, Weizen für Weizen, Gerste für Gerste, Datteln für Datteln, Salz für Salz. Wenn beides das Gleiche ist, muss auch beides gleich viel sein und der Austausch sofort erfolgen. Wenn sich diese Arten unterscheiden, dann verkauft, wie ihr wollt, solange der Austausch sofort erfolgt. Diese beiden Hadithe zusammen machen die Basis dieses Kapitels aus. Es gibt Arten von Wertsachen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Es gibt Arten von Wertsachen, die untereinander getauscht werden dürfen, wie man will. Wie man will bedeutet immer in zweierlei Hinsicht. Wir haben aus den Hadithen gesehen, es gibt zwei Aspekte, die bei manchen Arten von Wertsachen eine Rolle spielen. Einmal die Mengengleichheit bzw. die Mengenungleichheit. Und auf der anderen Seite der sofortige Austausch bzw. der nicht sofortige Austausch. Das sind zwei Aspekte. Manchmal ist beides Voraussetzung. Manchmal ist eines von beiden Voraussetzung. Und manchmal ist gar nichts von beiden Voraussetzung. Das sind drei Arten von Wertsachen, wie sie untereinander ausgetauscht werden können. Also theoretisch. Und erlaubt davon oder nicht erlaubt davon, hängt eben ab von den Wertsachen, die wir gegeneinander austauschen. Und das ist ja die Frage, bei welchen Arten kommt es zu Riba und bei welchen kommt es nicht zu Riba. Wir möchten aber jetzt ein paar Fachbegriffe einführen. Die Tatsache, dass zwei Waren gleich viel sein müssen beim Austausch, nennt man Tamathul. Und das ist auch, was der Prophet gesagt hat, direkt, als er sagte, Gold für Gold, Silber für Silber, Weizen für Weizen. Ja. Er sagte, dann, wenn beides gleich, das gleiche ist, muss auch beides gleich viel sein und der Austausch muss auch beides gleich viel sein. Das nennt man Tamathul. Mithl heißt auf Arabisch selbe, gleich. Okay? Tamathul heißt, dass beides gleich viel sein muss. Das ist zum Beispiel im Austausch von Gold gegen Gold. Die zweite Bedingung, die bei manchen, Austauschen stattfinden muss, ist, dass beides gleichzeitig ausgetauscht wird. Das heißt, beides, der Austausch beider Dinge findet in derselben Sitzung statt. Und diese, die Tatsache, dass man eine Ware entgegennimmt, nennt man Qabd. Und dass jeder das andere entgegennimmt, das heißt das gegenseitige Entgegennehmen, wenn man es so übersetzen kann, heißt Taqabud. Okay? Taqabud. Das heißt, wir haben also zwei Voraussetzungen, einmal Tamathul und einmal Taqabud. Und die Frage ist jetzt, bei welchen Waren brauchen wir Tamathul und brauchen wir auch Taqabud? Und bei welchen Waren brauchen wir nur Taqabud? Und bei welchen Waren brauchen wir weder Taqabud noch Tamathul? Das sind drei Möglichkeiten, die es gibt. Ja? Das sind drei Möglichkeiten, die es gibt. Wie heißt es? Das schauen wir uns an. Es gibt also Sorten, bei denen es, beides sein muss. Taqabud und Tamathul. Also mit Taqabud meine ich sofortigen Taqabud. Das heißt, innerhalb der Sitzung muss der gegenseitige Qabd, dieser Taqabud, stattfinden. Ja, machen wir mal ein Beispiel aus dem Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam direkt. Wenn jemand zum Beispiel Datteln gegen Datteln tauschen wollte, ja, dann müssen beide Voraussetzungen erfüllt sein. Sowohl Tamathul, die Mengengleichheit, als auch Taqabud, das heißt, der Austausch beider muss sofort stattfinden. Die Mengengleichheit, dazu gehört natürlich auch, dass gleich gemessen wird. Gleichartig gemessen wird. Zum Beispiel, wenn der eine seine Datteln misst anhand von Hohlmaßen, ja, und der andere seine Datteln misst anhand von Gewicht, dann fährt das zu Riba. Weil dann ist die Gleichheit nicht mehr gewährleistet. Das heißt, der eine wird mit hohen Maßen gemessen, die Datteln, dann muss die andere Dattelmenge muss ebenfalls mit dem gleichen hohen Maß gemessen werden. Zum Beispiel ein Sa', ein Mud oder wie auch immer, welche hohen Maße man auch immer verwendet. Das sind hohen Maße von damals. Heute vielleicht würde man Kubikmeter sagen oder ähnliches. Ja. Das wäre so. In diesem Hadith haben wir sechs Sorten, die erwähnt worden sind. Diese sechs Sorten gelten bei allen Ulama, rahimahumullah. Warum? Weil der Prophet sie erwähnt hat, namentlich erwähnt hat. Welche sind das nochmal? Gold, Silber. So. Und dann noch vier weitere. Und dann merkt ihr auch schon eine grobe Einteilung zwischen den zwei. Einmal haben wir Gerste, Weizen, Datteln und Salz. Okay, diese sechs Sorten haben wir. Das heißt, die grobe Einteilung zwischen diesen zwei ist natürlich Nahrung, und keine Nahrung. Also die zwei sind keine Nahrung, Gold und Silber, und die anderen vier sind Nahrungsmittel. Und diese sechs sind zwar die einzigen im Hadith erwähnten, aber bei den allermeisten Ulama, rahimahumullah, gelten nicht nur diese sechs, sondern auch andere Sorten, die durch Qiyas ihnen hinzugefügt werden. Okay? Es gibt nur wenige Ulama, die gesagt haben, es gilt nur bei diesen sechs, ja, weil die erwähnt worden sind im Hadith, aber die meisten Ulama sagen, der Prophet a.s.w. hat diese sechs erwähnt als Beispiele. Als Beispiele. Und das stimmt auch, weil es gibt auch andere Hadithe, die darauf hinweisen, dass auch andere Sorten gemeint sind. Schauen wir aber, das heißt, wir haben jetzt grob im Hadith zwei Kategorien. Wir haben einmal Gold und Silber und auf der anderen Seite haben wir die Nahrungsmittel. Schauen wir uns erstmal an, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, wenn wir die ersten beiden Zahlungsmittel uns anschauen. Aber bevor ich das sage, ergeben sich für uns automatisch eigentlich drei Kategorien. Okay? Nämlich Gold und Silber, dann die Nahrungsmittel, die erwähnt worden sind, und als drittes alles, was nicht erwähnt worden ist, was weder in die erste Kategorie passt, noch in die zweite. Und ich drücke es nochmal anders aus. Gold und Silber und was dazugehört. Die vier Nahrungsmittel, Gerste, Weizen, Salz und Datteln und was dazugehört. Und als dritte Kategorie alles, was weder in die erste Kategorie passt, noch in die zweite Kategorie passt. Okay? Das ist sozusagen die Einteilung von allen Sachen, die wir haben. Jetzt schauen wir uns erstmal Gold und Silber an, Zahab und Fidda. Und wenn man Gold gegen Gold tauscht oder Silber gegen Silber tauscht, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich Folgendes gesagt. Schauen wir uns den Hadith nochmal auf Deutsch an. Er sagte, ich habe gehört, Ubadah radiallahu anhu, ich habe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wie er den Verkauf von Gold für Gold verbot. Okay? Gold für Gold verbot, Silber für Silber und so weiter und so weiter. Dann sagt er, außer in gleichen Mengen eine konkrete Sache für eine andere. Das heißt, hier hat er gesagt, dass die Mengengleichheit sein muss. Zweitens, in der zweiten Überlieferung sagte er, Gold für Gold, Silber für Silber und so weiter und so fort. Dann sagt er, der Austausch muss sofort erfolgen. Der Austausch muss sofort erfolgen. Also wissen wir, dass bei Gold für Gold und bei Silber für Silber zweifellos gemäß diesem Hadith machen wir zwei Bedingungen. Einmal Tamathul, das ist die Mengengleichheit, und einmal Taqabud, das heißt also der sofortige Austausch. Was heißt sofortiger Austausch? Sofortiger Austausch bedeutet, der eine gibt die Ware und erhält im Gegenzug in der gleichen Sitzung die Ware des anderen. Sofort. Das heißt, sobald einer sagt, hier ist mein Gold, und der andere sagt, okay, und hier ist im Gegenzug dein Gold, dann hat der Austausch in der gleichen Sitzung stattgefunden. Wenn jetzt auch noch die Menge gleich war, 1 Kilo gegen 1 Kilo, 1 Gramm gegen 1 Gramm, 500 Gramm gegen 500 Gramm, dann ist überhaupt nichts gegen diesen Tauschhandel einzuwenden. Wenn der eine 100 Gramm tauscht gegen mehr oder gegen weniger, das wäre Haram und das wäre der Fadl-Riba. Der Fadl-Riba. Und wenn sie die Mengengleichheit einhalten, aber der Austausch nicht sofort stattfindet, hätten wir den Nasi'a-Riba. Das bedeutet, Beispiel, wenn der eine sagt, hier sind 500 Gramm Gold, ich tausche sie gegen deine 500 Gramm Gold. Der eine gibt die 500, der andere sagt, ich muss aber meine 500 erst aus dem Tresor holen, ich muss meine erst aus, von zu Hause holen, ich muss sie erst irgendwo herholen, dann ist das Haram und das ist der Nasi'a Riba. Warum? Weil der Austausch nicht sofort stattgefunden hat. Das ist also zwei eindeutige Beispiele in Bezug auf Gold einmal für den Tamathul und einmal für den Taqabut. Ich glaube, dadurch ist die Sache deutlich geworden. Und genau das Gleiche, was ich gesagt habe in Bezug auf Gold, gilt genauso parallel für Silber. Also, wenn zwei Leute, machen wir einfach ein sauberes Beispiel, wenn zwei Leute Silber gegen Silber tauschen wollen, muss die Menge gleich sein. Niemand darf mehr oder weniger Silber bekommen oder geben als der andere. Und der Austausch muss in der gleichen Sitzung stattfinden. So. Und auch eine Information nebenbei, sollte jemand mehr geben von anderer Sorte, ist es genauso haram. Also wenn einer sagt, hier sind 100 Gramm Gold und ich nehme dafür zum Beispiel 100 Gramm Gold, aber noch etwas Zusätzliches dazu, zum Beispiel 10 Euro oder ein Haarschnitt. Oder das Beispiel für eine Leistung, ja, oder eine Zwiebel, eine Kartoffel extra, egal was. Ja, egal was er mehr verlangt, ist haram und gilt als Fadl Riba. Ja, und die kleinste Menge von Riba ist schon eine Katastrophe und gilt als eine der großen Sünden. Das sind jetzt zwei Beispiele. Wie kann das in der Realität aussehen? In der Realität sieht das so aus, dass jemand zum Beispiel, dass eine Frau zu dem Goldhändler, zum Goldschmied geht oder zum Goldverkäufer geht und ihren alten Goldschmuck bringt und sagt, das ist hier eine alte Goldkette, die wiegt, was weiß ich, 50 Gramm, ja, und ich würde sie gerne gegen neuen Goldschmuck eintauschen. Okay? Und dann könnte es eben sein, dass der Händler sagt, die 50 Gramm von deiner Goldkette, die nehme ich entgegen, ich bin auch bereit, dir eine andere Goldkette stattdessen zu geben oder einen Armreifen oder was auch immer. Das spielt, die Form spielt da für uns keine Rolle. Wichtig ist für uns die Mengengleichheit. Ja. Er sagt, ich gebe dir für die 50 Gramm Goldkette einen neuen, frisch neuen Armreifen aus der Fabrik, aber der ist nicht 50 Gramm, sondern nur 40 Gramm, weil er eben neu ist. Okay? Und du gibst mir altes Gold. Dann sagen wir, das ist absolut haram und nicht erlaubt. Warum? Weil die Mengengleichheit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgeschrieben hat, nicht eingehalten worden ist. Er sagt, mithlan bi mithl, Gleiches für Gleiches, gleiche Menge für gleiche Menge, und du hast dich nicht daran gehalten. Dass jetzt das eine, du hast als altes Gold bezeichnet, als neues Gold bezeichnet hat, das tut überhaupt nichts zur Sache. Gold ist Gold. Und das spielt keine Rolle, die Form des Goldes, ob es alt ist, was heißt alt? Also es gibt nicht alt und neu, das Gold ist immer noch das gleiche Gold. Ja? Seitdem Allah es erschaffen hat, das gleiche Gold wie heute. Okay? Aber deswegen, diese Bezeichnungen bei den Leuten mag einen Wert für sie persönlich haben. Der eine sagt, das ist zum Beispiel die Goldkette, die ich von meiner Großmutter geerbt habe. Okay? Das ist für dich ein persönlicher Wert. Ja? Aber wirtschaftlich gesehen ist ein Gramm davon immer noch, hat einen bestimmten Marktwert, und ändert sich nicht dadurch. Und die Mengengleichheit ist Voraussetzung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die vorausgesetzt, ohne Wenn und Aber. Das gleiche Problem wäre genauso, wenn sie sagt, hier ist das alte Gold, ich möchte für neues Gold haben. Die Menge ist gleich, 50 Gramm Goldkette, und sie nimmt dafür einen 50 Gramm Goldarmreifen. Aber sie bekommt ihn nicht gleich, und der Schmied sagt, ich muss das erst holen und erst am Morgen kriegst du dein Gold. Ja, das wäre absolut haram. Dann müsste sie die Kette nehmen und erst am nächsten Tag hingehen, da wenn er die andere hat, ja, die in der Armreifen hat. Weil der Austausch muss sofort stattfinden. Manche Leute sagen, also wie gesagt, wenn es zur zeitlichen Verzögerung kommt, das bedeutet, passiert nicht in der gleichen Sitzung, dann kommt es zum Nasi'a-Riba, nennt man Nasi'a. Aber Nasi'a heißt hinausschieben, okay? Weil es passiert nicht in der Sitzung, es passiert später der Austausch, der endgültige Austausch passiert später. Und Fadl, haben wir gesagt, heißt ja das Zusätzliche. Das heißt, also, wenn die Mengengleichheit nicht eingehalten worden ist, kommt es so dem Fadl-Riba. Möge Allah uns alle davor schützen und bewahren, denn der Prophet hat die Menschen verflucht, die mit solchen Sachen zu tun haben. Manche Leute sagen, was ist mit der Karatzahl? Die Karatzahl. Die Karatzahl gibt an, wie rein das Gold ist. Denn man sagt, Gold, reines Gold ist relativ weich, ein relativ weiches Metall. Und deswegen wird es gehärtet mit anderen Metallen, wie zum Beispiel Kupfer. Und natürlich ist es im Interesse des Käufers, einen möglichst reinen Goldanteil zu haben, wenn es um den genauen Preis des Goldes geht. Aber die Stabilität ist eben auch ein Faktor. Ja? Und diese und 24 Karat bedeutet theoretisch 100%iges Gold. Ja? Also wenn man Goldbarren kauft, dann kauft man natürlich das als Anlage. Aber wenn man Schmuck kauft, dann will man vielleicht lieber, dass es auch ein bisschen stabil ist. Und deswegen ist es eher gemischt. Aber diese Karatzahl spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Das heißt, wenn jemand 24 Karat tauscht gegen 23 oder gegen 22 oder mehr oder weniger, das spielt überhaupt keine Rolle. Und manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, reden sogar hier von einem Ijma'. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, wie Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, in Bidat al-Mujtahid gesagt hat. Und das bedeutet, also solche Aussagen bedeuten in der Regel, dass das die Ansicht der vier Rechtsschulen ist und außerhalb der vier Rechtsschulen ist, der Zahiriya und so weiter und so fort, und dass man eigentlich niemanden kennt. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schad-Ansicht, die gegen den Strom schwimmt, die irgendwann ein paar hunderte Jahre später gekommen ist, oder die es vielleicht einmal gab, aber keiner hat danach gehandelt, weil das abwegig ist und den Hadithen des Propheten widerspricht, die keinen Unterschied gemacht haben zwischen den Karatzahlen. Das sind das alles, du musst immer wissen, Sachen, die es auch schon damals gegeben hat, und die Sahaba haben da keinen Unterschied gemacht, denen gilt es auch für uns genauso. Es gibt sogar dafür Nass, dass diese Sachen keine Rolle spielen, in Bezug auf andere Materialien als das Gold ebenso. Schauen wir uns ein Beispiel an. Jemand sagt, ich gebe 100 Gramm Gold mit 20 Karat und nehme dafür 100 Gramm neues Gold und zahle die Differenz, weil das neue Gold 22 Karat hat und nicht nur 20. Sagen wir, das ist absolut verboten und haram. Warum? Weil Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu folgendes berichtet. Erstmal auf Arabisch. Ja'a Bilalun ila al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bitamrin barni. Bilal kam einmal mit barni datteln, eine bestimmte Sorte von datteln. Ja, kam zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Min aina hadha? Woher hast du das, Bilal? Prophet sagt ihm, wo hast du das her? Er sagt, er radiallahu anhu, kana indana tamrun radi'. فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. Er sagte, wir hatten schlechte Datteln. Ich habe dann zwei Sa für einen verkauft. Logisch, oder? Ich habe zwei schlechte, habe dafür eine gute genommen. Warum? Er sagt, um dem Propheten صلى الله عليه وسلم Speise zu geben. Also auch seine Absicht war perfekt. طيب. Daraufhin sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, Oh, Aynur Riba la taf'al. Walakin idha aradta an tashtariya, fabi'it tamra bi bay'in akhar, thumma ashtarih. Er sagte, oh, genau das sind die Zinsen. Genau das sind die Zinsen. Mach so etwas nicht, sondern wenn du kaufen willst, dann verkauf erst die Datteln separat und dann kauf diese. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam leiten wir ab, erstens, dass die Qualität der Ware unerheblich ist. Und darum geht's. Er sagt, es sind schlechte Datteln. Das sind nur 20 Karat Gold. 24 ist besser und wertvoller. Und gute Datteln sind wertvoller als schlechte. Trotzdem, beim Austausch von Datteln gegen Datteln, beim Austausch von Gold gegen Gold, hat er dir doch gesagt, dass die Mengengleichheit gewährleistet sein muss. At-Tamathul, muss sein. Und das hat er nicht eingehalten, dann gesagt, aber das ist der Zins schlechthin. Ja, das ist genau der Zins, den Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam verboten haben. Und zwar kommt es dazu zum Fadl-Zins, ja, weil die Mengengleichheit nicht eingehalten worden ist. Und die Lösung hat der Prophet a.s.w. dir auch gleich gegeben. Wenn du das machen möchtest, du hast eine alte Goldkette, möchtest sie eintauschen gegen eine neue, geh zu einem Händler, verkauf sie. Nimm das Geld und dann geh zu dem Händler, der die neue verkaufen will, und kauf von ihm die neue. Und das sagst du richtig. Das heißt, das ist eine Hila Shar'iyya. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, dieses Verbot gesetzlich zu umgehen. Das Verbot gesetzlich, weil ein Verbot kann man ungesetzlich versuchen zu umgehen. Aber man kann auch ein Verbot manchmal gesetzlich versuchen zu umgehen und dadurch hast du dann halal gemacht. Ne? Und dass natürlich das auch wirtschaftlich viel sinnvoller ist, das versteht sich von selbst. Wie wir gesagt haben, was für Gold gilt unter Gold, was für Silber gilt mit Silber, was alles, was wir gesagt haben, gilt für Gold mit Gold und gilt auch für Silber mit Silber. Gold und Silber sind zwei Thaman, sind zwei Zahlungsmittel. Sind zwei Zahlungsmittel. Und deswegen gilt dies unter Zahlungsmitteln, sofern die Zahlungsmittel dieselben sind. Sehr wichtig, ja. Wir reden hier von Gold mit Gold und Silber mit Silber. Ich habe nicht geredet von Gold mit Silber. Und auch nicht mit Silber mit Gold. Ich habe geredet von Gold mit Gold und Silber mit Silber. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich vier Nahrungen erwähnt. Und jede dieser Nahrungen steht, kann man sagen, für Beispiele für andere. Beispiele für andere Nahrungsmittel. Und die Frage ist natürlich, welche anderen passen auch dazu? Ja? Aber nur als Beispiel, dass wir sehen, der Prophet hat nicht einfach irgendwelche willkürlichen Beispiele erwähnt, sondern er hat gesagt Datteln. Und Datteln steht für alle süßlichen Nahrungsmittel, kann man sagen. Weizen und Gerste stehen für alles Korn unter den Nahrungsmitteln. Alles Korn. Ja? Und Salz, für was steht Salz? Salz steht für Gewürze. Okay. Und deswegen ist halt, und jetzt ist die Frage, wenn wir an Gewürze denken, geht es ja nicht nur Salz, gibt es auch Pfeffer zum Beispiel, ja, und andere Gewürze. Und die Frage ist eben, welche passt dazu oder nicht. Aber erst einmal wollen wir uns mal anschauen, was der Prophet uns gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Also, Datteln. Aus dem Hadith von Bilal, radiallahu anhu, haben wir schon erfahren, dass der Austausch von Datteln untereinander, da muss der Tamathul gewährleistet sein. Und auch der Taqabud. Das heißt also, Datteln gegen Datteln, Tamathul und Taqabud. Genauso wie Gold mit Gold und Silber mit Silber. Weizen und Gerste, Austausch untereinander, also Weizen mit Weizen, beziehungsweise Gerste mit Gerste, Taqabud und Tamathul. Salz mit Salz, Taqabud und Tamathul. Sag nicht, ich habe heiliges Salz und du hast billiges Salz. Und ich möchte unterschiedliche Mengen, Verbote. Eine sagt, ich habe Salz aus meiner Heimat, der andere sagt, Salz, ich habe es aus dem Meer, der andere hat es aus dem Toten Meer, Salz gegen Rotes Meer. Ja. Taqabud und Tamathul. Das sind beides Voraussetzungen für beides. Möchtest du das erreichen, verkauf dein Salz, nimm das Geld und kauf das neue. Dann hast du das halal gemacht, ja, weil dann hast du ja nicht Salz gegen Salz getauscht. Sollte jemand sagen, zu verkaufen und dann nochmal einzukaufen, ist ein Aufwand, den ich nicht machen möchte, dem antworten wir als Ahlul Hadith, das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen halten wir uns daran. Und die sunnitische Glaubensgemeinschaft hält sich an das Überlieferte und versucht das Überlieferte zu verstehen, wie es ist, und handelt danach, egal ob sie das nachvollziehen können oder nicht nachvollziehen können. Ja, das ist ganz wichtig, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den Verstand der Menschen unterschiedlich erschaffen. Nicht jeder Mensch ist gleich intelligent, nicht jeder Mensch begreift gleich schnell. Und wenn du anfangen würdest, nur das anzunehmen, was du verstehen kannst, dann hast du ein großes Problem. Weil es gibt Dinge, die verstehst du, es gibt Dinge, die verstehst du nicht. Es gibt Dinge, die versteht kein Mensch. Es gibt Dinge, die versteht vielleicht jeder Mensch. Wenn wir anfangen würden, gerade bei den Sachen, die Ta'abbudi sind, die praktisch einen reinen Gottesdienst darstellen, zu fragen, warum ist das so und warum ist das so, und dann würdest du vielleicht nicht einmal mehr beten, bis du verstanden hast, warum. Oder kann jemand die Frage beantworten, warum wir das Isha-Gebet 4 Rak'a machen und Dhuhr und Asr auch und beim Maghrib sind es 3 und beim Fajr sind es 2? Allah, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich mache es trotzdem. Warum? weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. So, fertig. Er hat uns und das Wichtige bei der Sache ist, liebe Geschwister, uns geht es ja darum, dass wir Allah zufriedenstellen. Und Allah zufriedenzustellen muss nicht übereinstimmen mit dem, was, wie mein Herz schlägt und wie mein Herz tickt. Das ist ideal, wenn das, was ich mache, für Allah ist und ich das auch noch liebe gleichzeitig. Das ist super, ideal. Aber wenn ich das nicht, wenn ich das für mich anstrengend ist vielleicht, ja, dann kann ich das trotzdem machen, weil ich mache es ja auch bei weltlichen Sachen. Gibt es nicht Menschen, die Medikamente schlucken oder sich Therapien unterziehen oder sich behandeln lassen, was unangenehm ist, was schmerzhaft ist, was nicht schmeckt, machen sie trotzdem, weil sie daran einen Vorteil haben. Ja? Und jetzt reden wir bei diesen Angelegenheiten von Sachen, die Raib sind, unsichtbar sind. Du redest von Sachen, die unsichtbar sind. Ich sage dir, beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dir indirekt, wenn du dich an das und das Gebet hältst, und wenn du 5-mal pro Tag betest, auf die vorgeschriebene Art und Weise, wie ich es dir sage, dann wird dein Iman stärker. Und deine Seele reinigt sich dadurch. Ja? Und wenn du das nicht machst, dein Iman wird schwächer und deine Seele wird dadurch verschmutzt. Das ist eine Sache, die kannst du nicht sehen. Die kannst du nur glauben, wie der Prophet es dir gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Was ich damit sagen will, ist, wir reden hier von Angelegenheiten, die wir nicht sehen können. Und wenn wir eine Sache betrachten, beziehungsweise wenn wir über eine Sache reden, die wir nicht sehen können, dann bleibt uns nur übrig, dass wir uns verlassen auf jemanden, der darüber Bescheid weiß. Deswegen, kein Mensch kann wissen, dass dein Iman sinkt, wenn du ein Gramm Gold zu viel nimmst oder gibst. Kein Mensch kann diese Sache sehen. Aber der Prophet sagt dir, mach das nicht, denn dadurch wird dein Iman schwächer. Und wenn dein Iman schwächer wird, dann wirst du dadurch vom rechten Weg abschweifen. Und die kleinen Sünden führen zu den großen. Und die großen Sünden führen uns vom Abfall von der Religion, Gott bewahren. Das kannst du nicht wissen, es sei denn, der Prophet, möge Allah ihn dafür belohnen und segnen, hat uns das mitgeteilt. Alhamdulillah. Okay? Weil es geht hier um Raib. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Punkt verstanden haben. Und der Gläubige, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, haben sie darin nicht die Wahl. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie hierin die Wahl haben. Ich möchte so machen oder so. Das ist nicht deine Sache. Das ist, wenn du Muslim bist. Das ist, wenn du sagst, ich bin Muslim. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin ein Gottergebener. Gottergebener, mach, was er dir sagt. Stell keine Fragen, die das in Frage stellen. Ja? Stell Fragen, die Weisheit fragen. Stell Fragen, das zu verstehen, wie es wirklich ist. Kein Problem. Aber nicht Fragen, die, wenn die Antwort nicht kommt, wie du sie möchtest, lehnst du das ab. Gott bewahre, das ist kein Islam. Weil das ist ja dann, bist du nicht Gott ergeben, sondern deinem Verstand ergeben. Das muss man so sagen. Weil das, was du annimmst, ist das, was dein Verstand durchlässt. Ja? Dann bist du nicht Gott ergeben. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Also haben wir gesehen, dass Gold mit Gold oder Silber mit Silber oder Gerste mit Gerste, oder Salz mit Salz, oder Weizen mit Weizen, oder Datteln gegen Datteln. Bei all diesen 6 Fällen ist Taqabud und Tamathul Voraussetzung, sonst darfst du diesen Handel gar nicht erst eingehen. So, jetzt müssen wir die anderen Fälle natürlich auch noch betrachten. Wann die Menge gleich sein muss, und das haben wir gerade gesagt, ja? In all diesen Fällen muss die Menge gleich sein, und der Austausch muss sofort stattfinden. Und dieses sofort stattfinden bezieht sich auf den Majlis Khiyar. Auf den Majlis Khiyar. Das heißt, das situationsbedingte Rücktrittsrecht. Das heißt, solange du noch in der Situation bist, im gleichen Geschäft bist, im gleichen Raum bist, ja, da hast du die Möglichkeit, diesen Austausch zu machen. Einer gibt dir das Gold. Solange du noch im gleichen Raum bist, hast du immer noch die Möglichkeit, ihm das Gold auszuhändigen. diese Situation aus. Ansonsten, sobald die Situation beendet ist, einer geht aus dem Geschäft raus, ja, dann ist diese situationsbedingte Rücktrittsrecht aufgehoben. Und das bedeutet auch, dass in diesem Fall es zum Riba kommen würde, wenn der Austausch nicht stattgefunden hat. Dann müsste dann wieder der Vertrag ungültig. Ja. Also einer sagt, hier sind 100 Gramm Gold und die anderen 100 bekommst du später. Sobald sie die Sitzung verlassen, ist dieser Vertrag hinfällig. Und dann muss sie ihm die 100 zurückgeben, sachseitig. Und wenn sie wollen, können sie einen neuen Vertrag eingehen. Tayyib. Das ist, wie gesagt, mit dem Majlis Khiyar, das ist die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Weil andere sind noch strenger. Andere sind noch strenger und sagen, der Austausch muss tatsächlich so stattfinden, dass der eine gibt und gleichzeitig der andere nimmt. Weil so heißt es wortwörtlich im Hadith. Okay? Das heißt, die Ansicht, die wir jetzt als die richtigere bezeichnet haben, sieht die Sache locker. Die noch strengere Ansicht, die wortwörtlich in diesem Hadith steht, die sagt, die eine Hand gibt, während er gibt, nimmt er gleichzeitig mit der anderen Hand. Weil der Prophet sagte, ha wa ha. Das heißt, hier nimm, hier nimm. Er sagt, illa ha wa ha. Das heißt, es sei denn, hier nimm, hier nimm. Okay? Allahu tabarak ta'ala a'lam. Tayyib. Jetzt kommen wir zu einer Schubha, aber manche Leute sagen ja, wie mit das Beispiel mit dem alten Gold und mit dem neuen Gold, gibt es bei manchen Tauschgeschäften, tauscht man Gold gegen bearbeitetes Gold. Ja, ich kann auch Datteln, frische Datteln gegen verarbeitete frische Datteln tauschen. Oder Silber, reines Silber in Blöcken tauschen gegen Ringe. Ja? Und da sind die gleichen Mengen. Also 50 Gramm Gold als Barren oder ja, als Barren, ja, und gegen 50 Gramm Gold als Kette. Okay? Das ist verarbeitet. So, jetzt ist eben die Frage, darf ich für die Verarbeitung mehr bezahlen? Also ich sage, hier ist ein 50 Gramm Gold als Barren, ich kaufe dafür die 50 Gramm Gold als Kette, aber ich zahle Differenz, weil du hast daran 3 Stunden gearbeitet und die 3 Stunden mal 10 Euro, das sind 30 Euro für die Verarbeitung. Antwort, Verbot. Ja, strengstens verboten. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mithlan bimith. Das heißt, der Tamathul muss stattfinden. Also die Sache ist klar, seht ihr? Der Prophet hat mit einem Wort gesprochen. Wir können jetzt uns auf den Kopf stellen. Am Ende, wir müssen uns an den Hadith anpassen und halten, wie er es gesagt hat. Du glaubst die Sache immer noch nicht? Schau dir mal diesen Hadith des Propheten an, beziehungsweise eine Sache, die unter den Sahaba radiallahu anhu stattgefunden hat, damit du siehst, dass sie es auch so verstanden haben. Okay. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, ich war einmal bei Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, als ein Goldschmied zu ihm kam und sprach. Was ist der Beiname von Abdullah ibn Umar? Abu Abdurrahman. Okay? Weil er sagt es hier. Er sagte, der Goldschmied sagt zu Ibn Umar, O Abu Abdurrahman, ich schmiede Gold und verkaufe es dann für mehr als dessen Gewicht. Klar, damals hat man etwas gehandelt mit Gold. Dinar und Dirham. Aber gemeint ist eben die Dinar, natürlich. Gold gegen Gold, ja. Ich schmiede Gold und verkaufe es dann für mehr als dessen Gewicht. Ich verlange entsprechend meiner geleisteten Arbeit mehr. Daraufhin untersagte ihm Abdullah dies. Der Goldschmied wiederholte die Frage mehrmals. Und Abdullah untersagte ihm dies, bis sie an der... Wir sind zusammen gelaufen. Kann ich das nicht mal? Er sagt nein. Laufen weiter. Ja, aber ich will doch was, ich habe doch dafür was geleistet. Ich möchte doch nur die Differenz haben für meine Leistung, die ich gemacht habe. Er sagt ihm nein. Ja, aber bist du sicher? Ich meine jetzt nicht das Gold für Gold. Ich möchte das zusätzlich nicht wegen Gold, sondern wegen meiner Leistung haben. Also Gold für Gold ist klar, aber jetzt möchte ich Geld für meine Leistung haben. Er sagt ihm nein. Bis sie an der Tür der Moschee angekommen waren oder beim Reittier und er es besteigen wollte, dann sagte Abdullah ibn Umar, Dinar für Dinar. Dinar ist die Goldmünze von damals. Ja. Dinar für Dinar, Dirham für Dirham. Keins mehr als das andere. Diese Verpflichtung hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auferlegt und wir euch. Auch als einmal Muawiyah radiallahu anhu einmal Gold oder Silbereimer für mehr als dessen Gewicht kaufte, hat ihn Abu Darda radiallahu anhu zurechtgewiesen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es auch Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Ja? Also auch zur Zeit des Sahaba war diese Fragestellung vorhanden. Und deswegen die allermeisten Ulama, rahimahullah, unter ihnen die vier Imame, sie alle verbieten diese Art von Kaufgeschäft. Ja. Welche Weisheiten kennen wir unter diesen Regelungen? Weil manche Leute betrachten dies als eine Erschwernis. Aber wir müssen sagen, liebe Geschwister, wenn die Scharia dir etwas dem Anschein nach erschwert, so ist es für dich im Jenseits eine Erleichterung. Und wenn dir jemand etwas in diesem Leben erleichtert, dann erleichtert er dir etwas für kurze Zeit, aber er erschwert es dir im Jenseits. Okay? Und hier sehen wir, die Vollkommenheit erlangst du nur, wenn du beides betrachtest, diesseits und jenseits. Und sei nicht so kurzsichtig und sag in diesem Leben, bis ich sterbe, und dann ist die Sache erledigt. Nee, dann geht es erst richtig los. Okay? Dann geht es erst richtig los, wenn du Iman hast. Wenn du nicht daran glaubst, ist eine andere Geschichte. Aber das ist ein anderes Problem. Okay? Insofern, diese Regelungen erleichtern dir dein Jenseits. Und das ist für uns das Wichtigere. Sogar nicht-muslimische Wirtschaftswissenschaftler haben gesagt, dass 3/4 der Wirtschaftsprobleme beseitigt würden, würden die Leute sich an diese Regeln und Gesetze halten. Guck mal, jemand, der sich nicht auskennt in der Wirtschaft, ja, der mag sagen, wo ist das Problem. Aber heutzutage viele solcher Blasen, nennt man sie teilweise, entstehen nämlich dadurch, dass man dieses Taqabud-Prinzip nicht umsetzt. Der gegenseitige, sofortige Austausch nicht umsetzt. Oder dass die Leute mit Geld handeln, das real gar nicht vorhanden ist. Okay? Und deswegen sagen wir, wenn du Taqabud machst, Gold gegen Gold, dann kann es nicht passieren, dass man mit Geld handelt, das nicht real existiert. Das geht gar nicht. Versteht ihr? Das geht gar nicht. Weil Taqabud heißt, gib, nimm. Gibst mir eine Zahl, ich will keine Zahl. Ich will das Gold. Okay, deswegen sagen wir, diese Regeln, die magische, aber ihr habt vielleicht mal was gehört von Börsencrashs und solche Angelegenheiten, da wird dir der Wirtschaftswissenschaftler erklären, wenn man diese Regeln umsetzen würde, käme es nicht zu. Natürlich hat das einen riesen Nachteil, ja, für wen? Für diejenigen, die mit Riba handeln, ist mir schon klar, die mit Riba handeln, die mögen diese Gesetze überhaupt nicht, ja. Aber wir mögen das Verbotene überhaupt nicht. Und deswegen versuchen wir, die Menschen vom Verbotenen natürlich abzuhalten. Ja, natürlich können auch andere Sachen passieren, zum Beispiel ganz praktische Angelegenheiten. Jemand kauft beispielsweise für 1000 Euro Gold. Und der Goldverkäufer sagt, ich bewahre dein Gold auf und du kannst es jederzeit haben, wenn du es haben möchtest. Gib mir 1000 Euro, so, das ist dein Gold, ich lasse es bei mir und wenn du es möchtest, kannst du es haben. Und schreibt dich das einfach nur auf. Ja? Und wenn er es eines Tages der andere haben will, dann ist es vielleicht gar nicht mehr da. Das ist so einfach ist die Geschichte. Ja? Weil der Gold, jemand, der mit solchen Geschäften handelt, verlässt sich ja gerade darauf, dass die meisten Leute ihr Bargeld gar nicht haben wollen. Versteht ihr? Und damals hat man mit Gold gehandelt. Heute handelt man mit Geld meistens. Ja, zumindest denke ich mal meistens. Ja. Und warum handeln Leute mit dem Geld, was du ihnen verleihst? Denn wenn du dein Geld einzahlst bei einer Bank, hast du es ihnen geliehen. Juristisch gesehen, du hast es ihnen geliehen. So, dieses geliehene Geld, warum arbeiten sie damit weiter und verleihen es weiter und so, weil sie wissen, dass nur so und so viel Prozent der Menschen von ihrem Geld, ihr Geld bar verlangen. Die meisten Leute, oder was heißt die meisten Leute, ein bestimmter Prozentsatz vom Geld wird einfach nicht real berührt. Ja? Und deswegen zu Problemen. Ja? Wenn alle Leute ihr Geld abheben würden wollen bei der Bank, dann das geht nicht. Wenn wir alle heute zur Bank gehen würden, jeder würde sein Geld abholen, das würde nicht funktionieren. Die Schalter würden sofort schließen. Sofort. Weil es gar kein Bargeld da so viel. So viel Bargeld, wie die Leute denken, dass sie haben, so viel gibt es gar nicht. Weil eine Bank prinzipiell für 1 Euro, den sie von dir nimmt, den darf sie 10-fach verleihen. Die haben eine Lizenz. Lizenz heißt einfach, die haben sich das gegenseitig erlaubt. Mehr heißt das gar nichts. Ja? Und wenn du es machst, verstößt du gegen das Gesetz. Ja, wenn du Geld verleihst und dafür Zinsen verlangst, dann, weil du keine Banklizenz hast, kann das für dich hohe Konsequenzen haben. Das dürfen nur die machen, die wirklich viel Geld haben. Ja. Und wenn du das machst, dann musst du aufpassen, weil du keine Banklizenz hast. Dann gibt es großen Ärger. Und deswegen, hier sehen wir, eine gewisse Gruppe von Menschen behalten dieses Recht sich vor. Und die erlauben das anderen, die wenig Geld haben, nicht. Du musst zu den ganz Großen gehören, damit du das ganz große Geld ganz leicht machen kannst. Okay? Aber hier sehen wir, man weiß, dass es ein riesiges Problem ist. Und man weiß, dass es wirtschaftlich fatal ist. Ist ja logisch. Wo soll das Geld herkommen? Wenn du mir 1 Euro gibst, ich darf 10-fach verleihen. Das habe ich 10 Leuten gedient. Sie erwirtschaften. Jeder verlangt, es geht nicht, es funktioniert nicht. Man kann nicht aus 1 Euro 10 Euro machen. Es funktioniert nicht. Ja? Also real nicht. Irreal, surreal funktioniert sehr gut. Bis es zu einem Crash kommt und bis es zu Inflationen kommt. Das heißt, das Geld hat nicht mehr den Wert, den es mal früher hatte. Und dann wird eben Geld entwertet einfach zum Beispiel. Und dann hast du eben weniger als vorher. Nur diese Entwertung kommt natürlich dem Fußvolk zu Schaden. Aber den ganz Superreichen, also wenn ich statt 10 Milliarden nur noch 5 habe, ist das nicht so schlimm. Kann ich immer noch damit gut leben. Ne? Aber wenn ich nur 1.000 Euro habe und dann sind es nur noch 500, macht das was ganz anderes aus. Wie dem auch sei, hier sehen wir, dass du könntest sagen, was stört denn das, wenn ich jetzt hier 1 Euro dir leihe und nimm 1 Euro und 5 Cent zurück. Da bricht doch deswegen die Bananenwirtschaft in Afrika nicht zusammen. Ja, das stimmt. Aber es geht hier um Prinzipien. Diese Sache, wenn du sie grundsätzlich allen Leuten erlaubst, passieren die Katastrophen. Und deswegen, damit das nicht passiert, verbieten wir das Prinzip von vornherein. Es macht doch keinen Sinn zu sagen, wir erlauben das manchen und verbieten das andere. Nein, wir verbieten das allen. Es ist für alle gleichmäßig verboten. Wir sind alle Diener Gottes und wir haben uns alle an die gleichen Regeln zu halten. Aywa. Weiteres Beispiel. Jemand geht in einen Laden, kauft für 50 Euro ein und legt dem Verkäufer einen 500er hin. Er nimmt diesen Schein und legt ihn in die Kasse. Dann sagt er, wie viel hast du mir noch mal gegeben? Er sagt 500. Der andere sagt, nee, es waren nur 100. Und vielleicht vergisst er, überhaupt etwas entgegengenommen zu haben. Deswegen will man den Austausch möglichst gleich haben. Es gibt auch manche Gelehrte, die gesagt haben, haben es auch anders logisch begründet, haben gesagt, Gold und Silber oder Geld, was wir heute haben, sind Zahlungsmittel. Sie sind kein Zweck an sich. Ja, du hast Geld, um damit eine Ware zu kaufen, um damit dir eine Leistung zu finanzieren. Aber das Geld an sich, mit dem kannst du nicht viel anfangen. Da sind wir uns alle einig. Stell dir vor, du wüsstest, dass morgen dein Geld entwertet wird. Entwertet wird. Das heißt, es gibt kein Euro mehr, fertig. Was würdest du sofort machen? Du würdest alles, was du hast, davon zum Beispiel Gold kaufen, ein Auto kaufen, ein Haus kaufen, egal was. Irgendwas, wo du weißt, niemand kann das entwerten. Es hat immer irgendeinen Wert. Okay? Geld haben die Leute in der Hand, die es drucken. Die können das entwerten. Okay? Aber Gold kann niemand entwerten. Gold ist Fitra. Für uns alle ist was Wertvolles. Wenn jemand einen Stein vom Mond bringen würde, hätte das Wert. Da können sich alle Leute darauf einigen, das funktioniert nicht. Es gibt denen, die haben natürlicherweise in uns, yani von der Fitra her, einen Wert. Und das sind meistens die Sachen, die selten sind und so, solche Sachen. Ja? So. Das heißt also, das Geld an sich ist nicht das Wertvolle. Sondern Geld hat nur den Wert, den wir beimessen. Okay? Wenn du heute in einen Laden gehen würdest, mit der deutschen Mark kaufen würdest, sagt er dir, willst du mich auf den Arm nehmen? Wenn du das gemacht hättest vor 50 Jahren, hätte er das gerne entgegengenommen. Warum? Ist doch Papier gegen Papier. Wo ist der Unterschied zwischen Papier? Ja, da hat einfach einmal jemand entschieden, ab jetzt das nicht mehr, sondern noch das. So läuft die Geschichte. Du hast es nicht in der Hand, andere haben es in der Hand. Okay? Jetzt, die Frage ist jetzt, das heißt, wir haben gesagt, das Geld oder Gold oder Silber hat keinen Selbstzweck. Hat keinen Selbstzweck. Das sind Zahlungsmittel. So heißen sie auch. Thaman. Im Gegensatz zu dem Muthman, die wertvollen Sachen. Alles, was islamisch wertvoll ist. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Computer, ein Haus, ein Grundstück, was weiß ich. Der Sinn von Zahlungsmitteln ist es dadurch normalerweise eine Wertsache, der Sinn zu kaufen. Der Sinn von einem Thaman ist eigentlich, dass man einen Muthman kauft. Und nicht der Thaman an sich. Das habe ich gerade gleich nochmal anders ausgedrückt. Thaman und Muthman. Tayyib, tamam. Jetzt sagt dir die islamische Gesetzgebung, sagt dir, deswegen, wenn du Thaman gegen Thaman austauschen willst, Zahlungsmittel gegen Zahlungsmittel, was eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist, erlaube ich dir das, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Aber nur unter bestimmten Bedingungen. Weil es ist nicht Sinn und Zweck des Gold und Silber, dass es gegeneinander getauscht wird. Das kurbelt die Wirtschaft nicht an. Wirtschaft angekurbelt, indem man dadurch Leistungen kauft, indem man dadurch Sachen kauft. Habt ihr verstanden? Ja. Und deswegen sagt die Scharia, khalas, wenn du Zahlungsmittel gegen Zahlungsmittel eintauschen willst, Gold gegen Gold ist fast das Sinnloseste von allem. Ist fast das Sinnloseste von allem. Du hast schon Gold und du willst nochmal Gold. Also muss Taqabut und Tamathul sein. Du willst Gold gegen Silber tauschen, erleichtern wir dir eine der beiden Bedingungen. Und du willst Gold gegen eine andere Kategorie tauschen, dann erleichtern wir dir beide Bedingungen. Weil das ist eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen, das sind Weisheiten, die hinter dieser Angelegenheit erwähnt werden. Deswegen fragen wir uns jetzt, wenn wir jetzt eine Riba-Sorte mit einer anderen tauschen, eine Riba-Sorte, eine dieser sechs Sorten, tauschen wir mit einer anderen Riba-Sorte. Dann kommt es darauf an. Wir haben ja zwei Kategorien, ne? Zahlungsmittel und Nahrungsmittel. Ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten groß, dann ist die Regel auch ganz anders. Ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten gering, dann sind auch die Regeln nur leicht abweichend. Wir haben gesagt, Gold gegen Gold, Taqabut und Tamath. Was das Gleiche ist, und deswegen haben wir auch dieselben Regeln. Tauschen wir jetzt, jetzt machen wir das ist ein deutliches Beispiel. Also, wir haben die erste Kategorie, waren die Zahlungsmittel, richtig? Gold und Silber. Gold gegen Gold, Taqabut und Tamathul. Silber gegen Silber, Taqabut und Tamathul. Das machst du jetzt alle sechs Kategorien durch. Gold gegen Silber, das ist die erste Möglichkeit. Zweite, etwas aus der ersten Kategorie mit etwas aus der zweiten Kategorie. Erste Beispiel wäre Gold gegen Datteln, Gold gegen Gerste, Gold gegen Weizen, Gold gegen Salz, alles was dazu gehört. In diesem Fall gibt es keinen Taqabut und keinen Tamath. Also wenn man ein Zahlungsmittel tauscht gegen etwas, was kein Zahlungsmittel ist, gibt es weder Taqabut noch Tamath. Deswegen, wenn du einen Sack Datteln kaufen willst, ein Kilogramm Datteln kaufen willst, und du zahlst dafür Euro, brauchen wir die Mengengleichheit nicht. Tamathal brauchen wir nicht. Ja. Weil du hast ein Kilogramm Datteln. Musst du jetzt deswegen ein Kilogramm Geld holen? Das wäre unsinnig. Und damals hat man ja mit Gold bezahlt. Es wäre ja Katastrophe, wenn man ein Kilogramm Gold tauscht gegen ein Kilogramm Datteln. Wird keiner machen. Ja. Deswegen ist der Tamathul keine Voraussetzung. Auch der Taqabud ist keine Voraussetzung. Taqabud, dass es in der gleichen Sitzung stattfindet. Deswegen darf ich sagen, ich hätte gerne ein Kilogramm Datteln, ich kaufe es aber in Raten ab. Das ist kein Problem. Ich hätte gerne ein Kilogramm Datteln, aber ich kaufe mit Schulden. Ich zahle es dann nächste Woche, wenn ich mein Gehalt bekommen habe. Ist kein Problem. Das. Okay? Das warum? Weil aus der Kategorie Thaman getauscht wird mit der Kategorie Nahrung. Also, was ist aus der ersten Kategorie? Zahlungsmittel wird getauscht gegen die zweite Kategorie. Das war das erste Beispiel. Zweite Beispiel, was man hätte vielleicht vorher erwähnen können: Gold wird gegen Silber getauscht. Auch hier kann man sich vorstellen, Gold hat nicht den gleichen Wert wie Silber, oder nicht? Auch hier ist der Taqabud Voraussetzung, der Tamathul nicht. Was heißt das? Das heißt, ein Kilogramm Gold darf ich tauschen gegen 10 Kilogramm Silber. Wenn der Wert 1 zu 10 ist zum Beispiel, oder mehr oder weniger, ist meine Sache. Ich möchte gerne, hier ist ein Kilogramm Gold, ich möchte davon Silber kaufen. Du sagst, ich biete dir dafür 10 Kilogramm Silber an. Ist islamisch kein Problem. Der andere sagt, komm lieber zu mir, ich biete dir dafür für ein Kilogramm sogar 10,5 Kilogramm Silber an. Ist kein Problem. Worauf wir uns beide einigen, das ist dann islamisch gesehen erlaubt. Okay? Das war, warum? Weil der Tamathul, die Mengengleichheit, ist nicht Voraussetzung. Ja. Aber der Taqabud ist Voraussetzung. Der Taqabud ist was? Dass der Austausch sofort stattfindet. Ich darf also nicht sagen, ich kaufe mit meinem Gold Silber und bezahle aber erst später. Das ist nicht erlaubt. Ich gehe in den Laden und kaufe eine Silberkette, mache eine Anzahlung und den Rest bezahle ich dann, wenn ich die Silberkette abhole. Das ist verboten. Warum? Weil der Taqabud nicht stattgefunden hat. Das ist die Geschichte. Insofern, was wir gesagt haben, jetzt schauen wir uns die Nahrungskategorie an. Dafür gilt, was wir gesagt haben, zwischen Gold und Silber gilt genauso zwischen Gerste und Weizen. Zwischen Gerste und Salz. Zwischen Salz und Datteln. Das heißt, wenn ich Waren der zweiten Kategorie untereinander austausche und die sind unterschiedlich, das heißt zum Beispiel Datteln mit Salz, brauche ich genau wieder wie vorhin den Taqabud, es muss in der gleichen Sitzung stattfinden, aber ich brauche keinen Tamathul, ich brauche keine Mengengleichheit. Ich kann ein Kilogramm Salz tauschen gegen ein Kilogramm Datteln. Ich kann es aber auch tauschen gegen ein halbes Kilogramm Datteln, weil wahrscheinlich Datteln wertvoller sind als Salz. Ja, oder mehr oder weniger. Die Mengengleichheit ist egal. Aber der Austausch muss sofort stattfinden. Wenn ich also sage, zwei Bauern, der eine Bauer zwei Händler, der eine hat Datteln, der andere hat Salz. Er sagt, ich habe sehr viel Salz, ich zahle mit Salz. Du brauchst Salz? Ja. Und ich brauche Datteln. Wir tauschen. Darf er jetzt sagen, ein Kilogramm Salz für 10 Kilogramm Datteln, ist das erlaubt, ja oder nein? Ist erlaubt. Die Mengengleichheit haben wir ja, es muss nicht sein, weil sie unterschiedliche Produkte sind. Darf er sagen, hier ist das Salz, die Datteln hole ich morgen ab? Darf er nicht. Warum? Weil dadurch der Taqabud, der gegenseitige Austausch, sofortige Austausch nicht gewährleistet ist. Und diese als Voraussetzung, der Prophet sagte, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Das heißt, wenn diese Produkte sich unterscheiden, zum Beispiel Salz mit Gerste, dann verkauft, wie ihr wollt. Verkauft, wie ihr wollt, bedeutet, in welchen Mengen auch immer ihr möchtet. In welchen Mengen auch immer ihr möchtet. Aber er sagte, إذا كان يدا بيد, wenn der Austausch sofort stattfindet. Wenn der Austausch nicht sofort stattfindet, heißt es verboten. Haram. Okay? Nein. Das heißt also, wir haben gesagt, jetzt haben wir klar gemacht, was passiert, wenn von diesen sechs Gruppen Waren selber Art getauscht wird, Gold mit Gold, Silber mit Silber, Gerste mit Gerste, Datteln mit Datteln, Salz mit Salz, Weizen mit Weizen. Und wir haben geklärt, wenn es gleicher Art ist, das heißt von der gleichen Kategorie, Salz mit Datteln, Datteln mit Gerste, Gerste mit Weizen oder Gold mit Silber. Und wir haben auch geklärt, wie es ist, wenn Produkte aus der ersten mit der zweiten Kategorie getauscht werden. Das heißt also Thaman mit Muthman, das heißt also Gold mit einer von den anderen vier oder Silber mit einem von den anderen vier. Das haben wir jetzt alles geklärt. Und was die alle anderen Sorten angeht, die nicht in die beiden ersten Kategorien passen, weil wir haben gesagt, es gibt manche Sachen, die Euro, Dollar und diese ganzen Sachen passen in die Kategorie Zahlungsmittel, Gold und Silber. Alles, was nicht reinpasst in die erste Kategorie und nicht reinpasst in die zweite Kategorie, da kann es nicht zu Riba und nicht da kann es nicht zu Riba kommen. Da kann es nicht zu Fadl Riba kommen. Und es kann auch nicht zum Nasi'a Riba kommen. Geht gar nicht. Okay? Das heißt also, wenn ich wenn ich Gold oder Silber oder Salz oder Gerste oder Weizen oder Datteln, eine von diesen sechs, oder was zu einer dieser beiden Kategorien gehört, tausche mit einer Sache, die in keine dieser beiden Kategorien gehört, kann es weder zu Riba al-Fadl noch zu Riba al-Nasi'a kommen. Also das heißt, wenn ich mit Gold etwas kaufe, was in keine Kategorien passt, Beispiel dafür ist das Kaufen von einem Auto. Oder Silber, damit ein Auto kaufe. Oder Datteln, damit ein Auto kaufe. Oder Salz, damit ein Auto kaufe. Oder Gerste, oder Weizen. Oder was in einer dieser beiden Kategorien gehört. Wenn ich damit ein Auto kaufe, kann es nicht zu dem Fadl Riba und kann es auch nicht zum Nasi'a Riba kommen. Durch diesen Tauschgeschäft. Okay? Dadurch haben wir, bi'idhnillahi azza wa jal, alle möglichen Fälle behandelt. Ja. Schauen wir uns nochmal zur näheren Verdeutlichung ein Beispiel für den Austausch zweier verschiedener Sorten unterschiedlicher Kategorie an. Zwei verschiedene Sorten unterschiedlicher Kategorie. Kategorie 1 Zahlungsmittel, Kategorie 2 die anderen 4. Zum Beispiel Datteln mit Gold. Und heutzutage Geld, ist ja kein Problem. Hier in diesem Fall haben wir gesagt, brauchen wir weder die erste Bedingung noch die zweite. Weder Taqabut noch Tamathun, haben wir gesagt. Wenn wir aus der ersten Kategorie, also mit Gold zum Beispiel, Datteln kaufen. Der Beweis dafür, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam nach Medina, als sie Datteln 1, 2 oder 3 Jahre im Voraus bezahlten. Das heißt schon die Antwort. Okay? Also das ist schon die Situation. Weil sie haben voraus bezahlt, also hat es kein Taqabut gegeben. Dass die Mengengleichheit nicht gleich ist, klar, wer kauft so viel Kilogramm Gold für so gleich viel Datteln in Kilogramm, ja, macht keinen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer Datteln, genauer heißt es Tamr-Datteln, aber es spielt keine Rolle, wer Tamr-Datteln vorauszahlt, nennt man Arabisch Salam oder Salaf, soll für eine bestimmte Menge in Hohlmaß oder ein bestimmtes Gewicht und auf eine bestimmte Frist vorauszahlen. Der Prophet hat hier eine bestimmte Bedingung gestellt für den Salam-Kauf, für den Terminkauf. Das ist aber nicht unser Thema. Entscheidend ist, dass er diese Art von Handel erlaubt hat und weder den Taqabut noch den Tamathul als Voraussetzung genannt hat. Und die Mehrheit der Gelehrten, rahimahullah ta'ala, davon bin ich jetzt ausgegangen, sagst aber dazu, betrachten Weizen und Gerste als zwei verschiedene Kategorien. Das ist auch richtiger, weil das darauf weist auch der Hadith von Ubadah ibn Samit, den wir am Anfang erwähnt haben, deutlich hin. Deswegen dürfte man zwei Sa' Weizen gegen einen Sa' Gerste tauschen oder mehr oder weniger. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Das ist, inshallah, belassen wir für heute bei diesen Einteilungen, dass wir das inshallah nochmal verstehen und darüber nachdenken, dass wir im nächsten Unterricht bi'idhnillahi azza wa jall uns über die Illa dieser beiden Kategorien unterhalten können, damit wir wissen, welche anderen Sorten wir durch den Qiyas der ersten Kategorie hinzufügen oder auch der zweiten Kategorie hinzufügen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.